WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, 7 Minuten Verspätung. Wir bitten das sehr zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gewartet habt auf uns. Freie Themennacht heute auch wieder. Also, wenn ihr gerne anrufen wollt und euch mit mir unterhalten möchtet, dann macht das unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Ramon, 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Ich wollte erst mal sagen, dass ich deine Sendung immer sehr gerne gucke. Also, danke. Mir gefällt mal, wie du versuchst, den Leuten zu helfen. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du heute vielleicht auch mir ein bisschen helfen kannst. Ich hoffe sehr. Leg mal los, um was es geht. Ja, also, und zwar geht es um meine Schwester und um die machen wir uns leider sehr große Sorgen. Also, meine Schwester ist 18 Jahre alt. Ja. Und hat jetzt eine Beziehung zu einem 50-jährigen Mann. Oh. Und wir kommen eigentlich aus Münster und sie wohnt jetzt bei diesem Mann in Hamburg. Wie lange hat sie die Beziehung schon? Das Ganze geht jetzt schon ein paar Monate. Und ist direkt dann zu ihm gezogen? Ja, und das Ganze alarmiert uns halt sehr, weil wir haben davon erst nicht wirklich was mitbekommen. Sie war halt nur in Hamburg und hat gesagt, sie hat da jetzt einen Freund und so, aber wir wussten halt nicht, dass das jetzt so ein älterer Mann ist. Mhm. Und jetzt war seine Freundin, hat sie dann besucht und hat uns dann davon erzählt, wie es ihr dort geht. Und seitdem sind wir ganz besorgt um sie. Also es ist nämlich so. Was hat die Freundin denn erzählt? Ja, dass dieser Mann hat halt sehr viel Geld. Dass er halt irgendwie ein Betreiber von einer Diskothek ist oder sowas. Und er macht ihr halt einmal erstmal sehr viele teure Geschenke, dass er hier ganz teure Schuhe kauft und teure Taschen, die im Wert sind von mehreren hundert Euro. Mhm. Und jetzt haben wir sogar rausbekommen, dass er ihr sogar eine Schönheitsoperation bezahlt hat für die Lippen. Und wir sind halt drüber entsetzt, weil sie ist halt ein 18-jähriges Mädchen und lässt das einfach alles. Ja, wir denken halt, dass sie halt vor allem mit diesem Mann zusammen ist, weil es um das Geld geht. Und weil sie scharf auf das Geld ist. Ja, nicht scharf auf das Geld, aber dass ihr das Gehalt gefällt, dass sie diese Geschenke bekommt, weil ich finde das nämlich eigentlich nicht normal. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also 50 und 18 ist mir zu krass, der Unterschied. Das passt einfach nicht. Aber immerhin, sie ist 18 Jahre alt, sie ist volljährig. Da wäre doch das Erste, was du als Bruder machen solltest, rufst sie an und sagst, Mensch, hör mal, was ist denn da los? Warum bist du mit ihm zusammen? Hast du mit ihr telefoniert? Nee, noch nicht. Also es ist jetzt für Samstag geplant. Dann fahren jetzt meine Mutter, meine andere Schwester und ich, wir fahren dann zu ihr hin und wollen dann eine Aussprache mit ihr haben. Aha. Und wollen dann halt möglichst versuchen, dass sie dann erstmal wieder zu uns mitkommt, weil es ist halt nicht nur, dass er halt viel Geld gibt, sondern er scheint sie auch so zu kontrollieren. Also zumindest die Freundin hat uns gesagt, dass er mal ihr Handy kontrolliert, er hat extra irgendwelche Software drauf installiert, die da ihre Chats protokolliert und so, damit er immer da die Kontrolle drüber hat, mit wem sie denn jetzt redet. Ja, ich habe jetzt gerade eine Assoziation, du sagst, der Diskothekenbesitzer, Hamburg, viel Kohle. Ja, dass sie nicht irgendwie in die Prostitution da reingezogen wird. Ja, also sowas habe ich mir auch direkt gedacht, weil das ist halt, ich weiß ja nicht genau, wie die Umstände da sind, was genau das jetzt für ein Club ist oder was auch immer, aber also bei mir haben eigentlich alle Alarmglocken geläutet. Mit sowas wie Prostitution habe ich mich da erstmal noch gar nicht beschäftigt, sondern erstmal so vielleicht Drogen oder sowas. Kann auch natürlich auch sein. Was macht deine Schwester vom Beruf? Also das ist dann das Nächste, was uns dann richtig stört. Also sie macht zurzeit gar nichts. Sie sollte eigentlich jetzt zur Schule gehen, sie ist ja 18 und einen Realschulabschluss machen. Mhm. Aber sie geht nicht mehr zur Schule in Hamburg und sie arbeitet dort auch nicht. Das Einzige, was sie jetzt zurzeit macht, ist ein Führerschein. Aber wir haben gesagt, ja, das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie sich da nur aushalten lässt, irgendwelche teuren Geschenke bekommt. Ja. Und woher weißt du so die Details? Alles über die Freundin? Ja, also das war halt eine sehr gute Freundin von ihr und die hat sie dann besucht und die hat uns dann alles erzählt, wie das ist, dass sie da eigentlich auch halt sehr einsam ist, weil sie ja von diesem Mann auch so kontrolliert wird. Aber nochmal, Ramon, wieso rufst du denn da nicht mal oder hast du nicht schon längst da mal angerufen bei ihr? Ja, ich habe auch schon angerufen, aber ich muss sagen, ich stehe zurzeit persönlich auch unter sehr viel Stress und dass das jetzt so ist, habe ich wirklich auch erst gestern erfahren. Mhm. Und dann haben wir halt gestern beschlossen, dass wir am Samstag dann aufsuchen. Ja. Und dann wie ist denn dein Verhältnis zu ihr? Also wir haben eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, ja, muss ich sagen. Also ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass wenn ich jetzt was sage, dass sie dann mir auch zuhört, weil ich ja ihr älterer Bruder bin. Mhm. Und sie hat auch immer, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und hat sie bisher bei deiner Mutter gewohnt noch? Ja, bisher bei meiner Mutter. Also sie hat da auch immer noch, also es ist quasi so, meine Mutter hat quasi ein Haus und dann hat sie dann quasi so eine eigene Wohnung im Haus. Mhm, die hat sie auch immer noch. Das heißt, sie könnte einfach immer zu uns zurückkommen. Ja. Hat ja diese Wohnung da noch, aber bleibt halt in Hamburg. Und deine Mutter oder eure Mutter hat sie auch nicht mal so angerufen vor ein paar Wochen oder in den letzten Tagen? Ja, doch, aber wir wussten ja nicht, dass das so schlimm ist. Also, dass die Situation jetzt so ist. Wir dachten halt, ja, sie hat ja jetzt irgendwie einen Freund gefunden, ist jetzt bei ihm. Du wisst ja auch nicht. Wir haben ihr schon wisst, immer zugeredet. Ja, aber ihr wisst ja auch nicht genau, ob das stimmt. Das erzählt euch jetzt diese Bekannte. Ja, aber also teilweise haben wir das ja mitbekommen. Zum Beispiel bei Weihnachten war sie dann wieder nach Münster gekommen. Da hat sie uns dann diese ganz teuren Geschenke vorgeführt. Mhm. Und da haben wir schon gesagt, dass das ziemlich bekloppt ist. Und da sind wir schon ein bisschen verdächtig geworden, weil da habe ich mir dann gedacht, ja, ist eigentlich ja nicht normal, jemandem so teure Geschenke zu machen. Ich habe dann irgendwie Angst gehabt, dass dieser Mann dann vielleicht kriminell ist und daher das Geld halt herkommt. Ich verstehe, oder so. Wie hat sie denn darauf reagiert, als ihr eher kritisch wart? Ja, ich weiß nicht, sie ist eigentlich gar nicht wieder drauf eingegangen. Sie ist dann tatsächlich sogar noch an Weihnachten, an Heiligabend, nachdem wir gegessen hatten, sofort wieder nach Hamburg zurückgefahren. Dann haben wir auch gesagt, das ist doch total bekloppt, wir sollten jetzt eigentlich zusammen sein. Sie fährt wieder nach Hamburg. Ja, jetzt dieses Gespräch am Samstag. Wer hat das denn arrangiert? Ja, meine Schwester hat das arrangiert. Also meine Schwester und meine Mutter also kommen mit. Nicht die in Hamburg, sondern die andere Schwester. Ja, genau, die andere natürlich. Ja. Und die Schwester in Hamburg hat das dann auch gleich akzeptiert? Ja, also so wie ich das weiß, hat meine Schwester jetzt gesagt, wir kommen sie jetzt einfach erstmal besuchen und dann wollen wir halt mit ihr dann reden und sie dann davon überzeugen, dass wir es gerne hätten, dass sie erstmal wieder zu uns zurückkommt. Ich meine, Ramon, da habt ihr ja schon die richtigen Schritte eingeleitet. Ihr geht als Familie zu ihr. Du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu ihr. Wie ist das Verhältnis zwischen eurer Mutter und ihr? Ja, also ich würde sagen, das ist generell auch gut, aber meine Mutter kann sich irgendwie immer nie so richtig durchsetzen. Also sie hat sie halt einfach immer so gewähren lassen die letzten 2 Jahre, dass sie mehr oder weniger machen konnte, was sie will. Okay, aber kein angespanntes Verhältnis. Nee, angespannt würde ich nicht sagen. Und das Verhältnis der anderen Schwester mit der 18-Jährigen? Ich würde sagen, ist eigentlich auch ganz gut. Also die streiten sich halt vielleicht manchmal ein bisschen, aber es ist jetzt nicht, dass das Verhältnis belastet wird. Die andere Schwester ist wesentlich älter als die in Hamburg? Ja, die ist Mitte 20. Ich bin auch Mitte 20. Du bist 26, also, ja. Ich meine, dann habt ihr ja schon mal das Richtige gemacht. Ihr besucht sie und ihr versucht, sie zu überzeugen. Was natürlich ein schwieriges Unterfangen ist. Sie ist 18 Jahre alt und sie kann ja für sich entscheiden, was sie macht. Ja, genau. Deswegen. Allerdings, wenn jetzt die geballte familiäre Kompetenz da auffährt in Hamburg und ihr die Gelegenheit habt, alleine mit ihr zu sprechen, ist das natürlich eine gute Chance, vielleicht sie zu überzeugen und sie zurückzuziehen. Vor allen Dingen erstmal rauszubekommen, was ist da los? Ja, und das auch, wollen wir jetzt mal ganz genau wissen. Genau, und ihr auch klar zu machen, dass es Wahnsinn ist, dass sie ihre Schule unterbricht und eventuell ihren Realschulabschluss riskiert. Ja. Ich kann dir da gar nicht mehr zu sagen, als dir nur Mut zuzusprechen, dass das richtig ist und das zu unterstreichen, was ihr da macht. Mhm. Ja, das Einzige, was ich halt befürchte, ist, sie ist halt, ich kenne sie halt, sie ist halt auch ein bisschen dickköpfig und ich meine, sie ist 18 Jahre alt, dass sie dann nicht drauf eingeht, sondern sagt, ach nein, ich bin ja 18, ich kann ja machen, was ich will. Ja. Weiß nicht, ich habe halt Angst, dass sie von diesem anderen Mann jetzt schon so sehr kontrolliert wird oder so, dass sie dann sagt, ich bleib jetzt hier. Ja, oder so. Das kann natürlich passieren. Und da, wenn da jetzt nichts Kriminelles, nichts augenscheinlich Kriminelles vorliegt, könnt ihr da auch gar nichts machen. Das Einzige, was ihr zu bieten habt, ist eure familiäre Bindung, das Vertrauen. Wichtig ist, dass ihr nicht zu viel Druck ausübt am Anfang, sondern dass ihr ganz offen und relativ neutral zunächst ihr gegenüber tretet und nicht zu fordern, nicht gleich sagen hier, dass du machst alles falsch und du musst zurückkommen, sondern erstmal sehr freundlich. Ja, ich wollte ja auch erstmal erzählen von meinen Sorgen halt, dass wir uns so viele Sorgen um sie machen. Genau, weil ganz genau. Und wenn es ganz übel ausgeht und sie nicht mitkommt, dann müsst ihr das so signalisieren, dass sie zu jeder Zeit das Gefühl hat, wenn sie sich anders entscheidet, dass sie sofort zu euch zurückkommt und dass ihr nicht böse seid oder dass ihr dürft auf keinen Fall im Streit auseinandergehen. Ja, das stimmt, da hast du, glaube ich, recht. Das finde ich ganz wichtig, ja. Dann, wenn es partout nicht geht, dann akzeptiert es zunächst, aber seid freundlich und lasst alle Türen auf, damit sie weiß, da ist die Familie, da habe ich Hilfe. Ich glaube, mehr könnte er zunächst gar nicht machen, als so an die Sache rangehen. Ja. Das ist eine traurige Situation, schwierig für Angehörige. Aber, ja, ich bin halt auch schon ganz angespannt jetzt die ganzen Tage deswegen, weil ich mir halt so Sorgen mache und ich halt nicht weiß, was ist, weil halt ist halt noch die Ungewissheit da, dass wir nicht ganz genau wissen, wie jetzt das ausschaut. Genau. Versucht alles rauszukriegen, wie die Fakten sind und vermeidet Streit. Mit Streit erhöht man den Druck und dann macht ihr noch mehr zu und ihr kommt gar nicht mehr an sie ran. Ja, dann müssen wir ganz besonnen bleiben. Da müsst ihr euch vorher, ihr drei müsst euch gut absprechen, ja. Mhm. Ramon, mehr kann ich nicht sagen. Ja. Ich hoffe, dass die Sache gut ausgeht und dass der Spuk bald vorbei ist. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schon mal für die Hilfe und dass du mir zugehört hast. Ja? Sehr gerne, Ramon. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Ciao. So, meine Lieben. Jetzt kommt die Erika. Erika ist 60. Guten Morgen, Erika. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Erika. Um was geht's bei dir? Ja, um Krankenhauskeime. Das ist ein übles Thema. Ja, man hört so viel davon, aber wenn man selber betroffen ist... Bist du betroffen? Ja. Inwiefern? Ruhig mal im Schlucken. Mein Mann ist am 27. November ins Krankenhaus gekommen. Ja. Sollte nur für 3 Tage da bleiben für eine Herzuntersuchung. Mhm. Dann musste er in die Ambulanz, um sich anzumelden. Mhm. Und sie haben ihm da Blut abgenommen. Mhm. Und damit haben sie ihm die Keime reingezogen. Nein, nur mit durchs Blut. Nur mit einer Blutabnahme. In der Regel sind diese Gerätschaften, mit denen man das macht, ja steril. Das sagen wir uns auch alle. Das heißt, dann hat irgendein Angestellter, der es gemacht hat, oder eine Krankenschwester? Eine Ärztin? Eine Ärztin selber. Hat irgendwie an die Nadel gefasst und hatte verschmutzte Hände oder verschmutzte Handschuhe? Irgendwas muss passiert sein. Ach du lieber Gott. Kann man das genau so rekonstruieren, dass es dadurch gekommen ist? Ja, ist nachgewiesen. Am 27.11. Ja, und er ist am 20.12. verstorben. Ich höre gerade nichts. Das haut mich jetzt um. Ich dachte, er wäre gerade in Behandlung. Der ist gestorben. Der ist gestorben, so schnell. Binnen von 3 Wochen. An diesem Keim? Ja. Und so gravierend, dass der in binnen von 8 Tagen nicht mehr gehen konnte, nicht mehr stehen konnte, nicht mehr sitzen konnte, nicht mehr essen konnte. Er war eingestuft als ein Demenzpatient. Mhm. Also das war ganz krass. Wie, er war eingestuft als... Ja, als Demenzpatient, also er wusste nichts. Aber er war nicht dement? Nein, gar nicht. Mhm. Er war klar im Verstandes. Wir haben hier 2 Wochen... Nee, da war nichts, gar nichts. Mhm. Jetzt erklär mir doch nochmal, Erika, wie man das jetzt genau rekonstruieren kann, dass er sich das dabei geholt hat, dass es dort übertragen wurde. Ja, und zwar hatte er das in dem rechten Arm bekommen. Mhm. Und in dem rechten Arm, wo die Einstichstelle war, hat sich entzündet. Mhm. Und da hatte er eine Blutvergiftung in binnen von 3 Tagen. Mhm. Und dann hat man einen Abstrich gemacht und anhand des Abstriches, weil er auch über 40 Fieber hatte, hat man es dann erkannt, dass es genau von dieser Stelle gekommen ist. Das ist ja ungeheuer dramatisch. Ja. Ungeheuer dramatisch. Und dein Mann ist tot. Ja. Jetzt mischen sich ja ganz viele Sachen bei dir. Erstmal die Trauer und der Schock, dass du deinen Mann verloren hast. Ja. Und auf der anderen Seite die Wut auf das Krankenhaus, dass die nachlässig gearbeitet haben. Ja, das sowieso. Das sowieso. Habt ihr, eure Familie, Strafanzeige gegen das Krankenhaus gestellt? Nein, haben wir nicht. Und zwar habe ich selber die ganzen Unterlagen verlangt. Mhm. Und habe dann diese ganzen Unterlagen zur Ärztekammer geschickt. Mhm. Und die Ärztekammer bearbeitet das jetzt. Ich habe schon von denen Schreiben Bescheid gekriegt, dass die das jetzt bearbeiten. Mhm. Und weil wir wissen wollen, wie kann sowas passieren? Bei einer einfachen Blutabnahme. Ja, nun gut, das liegt bei der Ärztekammer. Hat das ein Anwalt von eurer Seite aus in den Händen? Nee, meine Krankenkasse. Ah. Die hat gesagt, nicht erst am Anwalt geben, direkt zur Ärztekammer, denn zu ich habe es jetzt nicht verstanden. Ich habe nichts gefragt, du wolltest was erzählen. Zur Ärztekammer gegeben, weil die Krankenkasse gesagt hat, die Ärztekammer würde das schneller bearbeiten und die Ärztekammer würde auch entscheiden, was für diesen Fall speziell für einen Anwalt nötig wäre. Aber die Ärztekammer macht das jetzt erstmal selber mit dem Krankenhaus aus. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, will mich dabei nicht zu sehr reinhängen, weil die Ärztekammer ist ja letztendlich euer Gegner. Nee, die Ärztekammer nicht. Die Ärztekammer nicht? Nein, das Krankenhaus. Ah. Die Ärztekammer haben separate Ärzte, die haben nichts mit dem Krankenhaus zu tun. Okay, dann will ich das mal so glauben. Deswegen haben die zu uns nämlich gesagt, unsere Krankenkasse, ich bin privat. Und die hat gesagt, die werden sich da auch mit reinhängen, denn die werden eine ganze Masse zurückholen, wenn das jetzt auch bewiesen ist. Und deswegen arbeitet unsere Krankenkasse mit der Ärztekammer zusammen. Also du hast da ein gutes Gefühl, dass du aufgehoben bist? Ja, super. Richtig aufgehoben. Wir haben auch schon sehr nett geschrieben. Okay. Ich sag's nur mal so hier in die Kamera und ins Mikrofon, sollte jemand unter unseren Zuschauern Jurist sein und sich in solchen Fällen gut auskennen und es auffällt, dass ihr vielleicht doch einen kleinen Fehler gemacht habt, bitte mailt uns das, wir reichen es dann an dich weiter. Je mehr Informationen du hast, desto besser natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die haben ja auch schon sehr nett geschrieben, da ich alles Kopien mitgebracht habe, also denen zugeschickt habe, schon 260 Seiten. Und die verlangen aber jetzt vom Krankenhaus die Originalen. Die möchten die Originalen haben, weil die haben gesagt, wir geben uns mit den Kopien nicht zufrieden. Wir wollen die Originalen haben. Ich habe aber auch einen Bekannter, der Arzt ist, eine Freundin, die beim Arzt ist. Und die haben also auch schon alle gesehen, dass da Unreimheiten gewesen sind in dem ganzen Ablauf. Das ist also alles nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten jetzt. Ja. Erstmal, ich meine, die Pfleger haben das Beste getan. Aber auch hinterher dann der Arzt. Mittwochs vorm Tod hat er nichts mehr getan. Donnerstags, wo ich selber gesehen habe, dass er im Sterben lag, ich bin seit Mittwoch gar nicht mehr nach Hause gegangen. Dann ist er dann gekommen, weil ich am Weinen war und hat dann gesagt, ob einer von unseren Kindern mal rauskommen könnte. Und da habe ich gedacht, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Bin dann direkt hinterher gegangen. Und dann wollte er unsere Kinder gerade beknien, ob er nochmal einen Versuch starten soll, nochmal ein anderes Antibiotika. Und dann habe ich zu ihm gesagt, kommt nicht in Frage, es wird nichts mehr gemacht. Ja, nichts mehr. Ich sage, gucken Sie mal, wie er liegt. Er kann nicht mehr denken, klar, er kann nicht sprechen, er kann gar nichts mehr. Er ist ja nicht mehr, seit Mittwoch hat er die Augen ja nicht mehr aufgemacht. Ich habe gesagt, es wird nichts gemacht. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber Sie wollten doch kämpfen. Habe ich gesagt, ja, sicher wollte ich kämpfen, aber mein Mann kann nicht mehr kämpfen. Hinzu muss ich sagen, er hat eine chronische Leukämie gehabt. Ach so. Und da das direkt über die Blutbahn gegangen ist, war das, das heißt sein Todesurteil. Das heißt, eine weitere Antibiotika-Behandlung hätte ihn ungeheuerlich belastet und gequält. Ja, nee, das nicht mal. Er hatte diesen richtigen Krankenhauskeim hatte er gehabt. Und der ist multiresinent, das heißt, der ist fast gar nicht zu behandeln. Den kriegen die gar nicht im Griff. Ja, es gibt dann ja, was man so liest, dann immer noch ein besonders hartes Antibiotikum, wo man das nochmal versucht, aber ich glaube... Nee, er hat 5 Stück gekriegt. Ach so. Aber was versprach sich denn der Arzt, als er das vorschlug? Kann ich Ihnen sagen. Er hatte montags zu uns gesagt, ja, es geht ihm besser, dann können Sie ihn ja mit nach Hause. Dann kann er nach Hause, weil ich gesagt habe, er erinnert sich doch an gar nichts, er weiß nichts. Und dann sagt er, ja, wenn der mal in das eigene Umfeld kommt... Ich sage, entschuldigen Sie mal, der hat keine Vergesslichkeiten. Bei ihm sind ganze Lücken weg. Ne, wie zum Beispiel, ich gehe mal eben aus dem Zimmer zur Toilette und komme wieder und dann sagt er, oh, kommst du jetzt erst, wo warst du denn so lang? Das heißt, ne, du hast, also alles weg. Das heißt, ihr oder du hast den Eindruck, dass er, dass nicht nur dieses Desaster passiert ist mit der Infizierung, sondern dass er auch nicht adäquat behandelt worden ist danach. Nee, danach, denke ich mal, haben die gar keinen großen Wert mehr gelegt. Also ich, zuerst haben sie sich drum geschlagen, aber ich bin ja ab Mittwoch da geblieben. Dann kriegte ich schon gesagt, donnerstags abends, ich sollte doch mal nach Hause fahren, ich müsste mich doch mal ausruhen. Dann habe ich gesagt, nein, ich fahre nicht, ich bleibe hier. Und dann sagt er, habe ich gesagt, vor allen Dingen, ich könnte mir gar nicht verzeihen, wenn er jetzt gehen würde und ich bin nicht dabei. Das würde ich mir nie im Leben verzeihen. Und unsere Kinder waren zum Glück auch da. Und dann sagte der Arzt daraufhin, ja, meinen Sie, das wird er dann die letzten paar Minuten noch mitkriegen? Das hat er gesagt? Ja. Das ist ja auch ungeheuerlich. Ja. Ungeheuerlich. Dann hat unser Sohn gesagt, hören Sie mal, gehen Sie bitte jetzt raus. Meine Mutter tut sowieso, was die will. So, und daraufhin bin ich dann, ist er rausgegangen und unsere Kinder, Tochter fing an zu weinen, die war hochschwanger. Die fing an zu weinen, unser Sohn fing an zu weinen und guckten mich nur so ganz ernst an. Ich denke, was haben die denn? Ja, und dann drehe ich mich dann rüber und dann sehe ich, dass meinem Mann, also die Tränen liefen, sowas habe ich noch nie gesehen. Das aber sonst hat er keine Reaktion am Körper gezeigt, nur die Tränen liefen wie ein Wasserfall. Glaubst du, dass er das, dass er die Situation noch verstanden hat? Ja. Ja. Wie lange hat er dann noch gelebt, nachdem das passiert bis, war? Bis freitags Nacht um 10:30 sind die Kinder alle nach Hause gefahren. Also 3 Tage noch, 2 Tage. Ja, dann bin ich noch bei ihm geblieben und bin auch die Nacht bei ihm geblieben. Und ich bin auch froh, dass ich da geblieben bin, weil er ist, ohne irgendein Laut von sich zu geben, hat's Herz aufgehört und es war zu Ende. Und genau da warst du bei ihm? Ja. Ja. Da ist meine Uhr stehen geblieben, mein Uhrglas ist hochgesprungen. Dein Uhrglas ist hochgesprungen? Ja. Was heißt das? Ja, ist raus, aus der Uhr rausgesprungen. Ach. Da hab ich aus der Armbanduhr? Ja, ich habe ihm die Hand gehalten. Ich habe ihm beide Hände, mit beiden Händen in seine Hand gehalten. Und ich habe auch schon den Tag davor immer zu ihm gesagt, den Freitag, oh Schatz, drück doch bitte noch ein einziges Mal meine Hand. Er bekam keine Reaktion. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, hat er das gemacht. Und dann habe ich mir erst eingebildet, das willst du nur haben. Und guck aber dann auf meine Hand und sehe dann 4 Finger abgedrückt. Wie erklärst du das mit dem Uhrglas? Ja, und darauf bin ich dann rumgerannt und habe dann die Hand bei ihm aufs Herz gelegt. Und dann merkte ich wohl irgendwie, weiß ich nicht, so einen ganz komischen Impuls. Und ja, war alles vorbei. Wie erklärst du dir das, dass dein Uhrglas zersprungen ist? Ich weiß es nicht. Ich bin zum Uhrmacher gegangen, habe ein neues reingemacht, habe das wieder festmachen lassen. Und am Tag des Begräbnisses in der Leichenhalle ist es wieder rausgesprungen und weg. Deutest du das als ein Zeichen von ihm? Ich sag ganz einfach, ich habe zwar immer zu ihm gesagt, wir hatten ausgemacht, Schatz, wenn du nicht mehr kannst, dann sollst du gehen. Und ich habe das nur immer gesagt, ich denke mal, ich habe ihn gar nicht gehen lassen. Ich habe ihn nicht gehen lassen. Ich merke es ja auch hier. Ja. Wir haben eine Wohnung von 260 Quadratmeter. Und das fehlt. Und er ist noch da. Ja. Er ist da. Ich habe noch nichts weggeräumt. Die Schuhe stehen noch, wie sie stehen. Die Sachen hängen noch. Ich kann es nicht. Vielleicht ist es ja auch noch ein bisschen zu früh. Ja, ich kann es nicht. Man darf es nicht zu lange hinauszögern. Irgendwann musst du es tun. Ich muss, habe auch mich jetzt angemeldet für eine therapeutische Behandlung, denn ich muss da einen Cut machen, sonst komme ich nicht davon los. Ja, ja, das denke ich auch. Weil ich habe 16 Pfund abgenommen. Ich finde auf jeden Fall richtig, Erika, dass ihr da so kämpft und dass ihr da was unternehmt. Ah, nee. Das bin ich ihm schuldig. Absolut, absolut. Und wie gesagt, wenn jetzt von Seiten unserer Zuschauer und Zuhörer noch eine kluge Idee kommt, ein Hinweis, das reichen wir sehr gerne an dich weiter. Ja. Ich möchte dir gerne jetzt auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, die hier im Hintergrund mitarbeitet, anbieten. Ja. Sehr gerne, das geht so, dann legst du auf und du wirst gleich nochmal zurückgerufen. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit und auf dass ihr auch diesen Fall gut lösen werdet, in dem Sinn, dass ihr Recht bekommt und dass die zur Rechenschaft gezogen werden, die das verschuldet haben. Das wollen wir auf jeden Fall. Wir haben gesagt, sonst können wir keine Ruhe kriegen. Ja, das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. jeder Mensch muss für seine Strafen gerade stehen und ja. Wir haben auch kein Gespräch mehr mit einem Arzt gehabt, obwohl der Arzt, ich hatte noch privat natürlich den guten und dann sagst du, denkst du noch, er sagte, ja, wir reden gleich, ihr Mann ist jetzt kurz vorm Tod, wir reden gleich nochmal. Ich habe keinen Arzt, nichts mehr gesehen. Ja, ungeheuerlich. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Erika, und wir melden uns gleich wieder bei erstmal dir. Erstmal Dankeschön. Sehr gerne und alles Gute wünsche ich. Jo, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und es geht weiter mit Barbara. Und Barbara ist 65. Guten Morgen, Barbara. Guten Morgen, Domian. Barbara, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ach, bei mir geht's darum, dass ich gestern deine Sendung verfolgt habe. Ja. Und es auch sehr interessant fand, was da eine 65-jährige Dame sagte, mit ihren jüngeren Liebhabern, sagen wir mal so. Genau, das war die erste Anruferin, die mit 65 noch in den Beruf der Hure eingestiegen ist. Richtig. Ja, und die jüngeren Männer bedient. Ja, ja, richtig. Ja. Das fand ich einerseits als Spitz ganz toll, weil sie ja eine Menge Lebenserfahrung hat, denke ich mal. Ja. Und dass auch gerade diese etwas jüngeren Männer lieben. Ja, sprichst du so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung? Nein, sagen wir mal so. Danach hattest du einen Gesprächspartner, der sich als SMler bekannt hat, der sehr viel von Stammtischen redet und ich bin also auch eine SMlerin. Aha, und du gehst auch zu solchen Stammtischen? Bitte? Und du gehst auch zu solchen Stammtischen? Ja, ich habe schon mal selbst einen aufgebaut und auch geleitet mit anderen. Ja. Also wir haben gestern für die gestern nicht dabei waren, hier erfahren, dass es überall in der Bundesrepublik, in Deutschland, SM-Stammtische gibt, wo die Leute sich dann treffen und über diesen Fetisch und diese Leidenschaft sich unterhalten. Ja, richtig. So das gibt es tatsächlich. Auch, da gibt es auch einige in Köln. Ja. Und es gibt auch hier in Nordrhein-Westfalen ein Verband, der nennt sich Smart Rhein-Ruhr. Ja. Und da kann man also alles für sich nur empfehlen, wenn Menschen sich dafür interessieren, sich doch bitte an solche Verbände zu wenden. Keine Angst zu haben, dass irgendwie... Ich muss mal eben unterbrechen. Das finde ich jetzt sehr schräg. Es gibt tatsächlich Verbände von SM-Lern. So wie Kaninchenzüchterverband gibt es SM-Verbände. Ja, richtig. Und da bist du Mitglied oder führend? War ich Mitglied. Und sind die bundesweit organisiert, diese Verbände? Die sind bundesweit organisiert. Das ist ja völlig schräg. Wie geht es? Gar nicht schräg. Gar nicht schräg? Nein, nee, überhaupt nicht schräg. Nein, ja, aber wie stelle ich mir das vor? Ein Bundestreffen von einem SM-Dachverband. Was macht man da? Das geht ja zu wie in einem ganz normalen Verein. Ja, aber was, über was redet man da? Das ist ein eingetragener Verein. Da gibt es also Themen, worüber gesprochen wird. Die organisieren Treffen, die organisieren Workshops, die organisieren Partys und wir können da also sicher sein. Stopp, ich unterbreche gleich. Workshop, was für eine Art von Workshop? Naja, zum Beispiel zum SM gehört zum Beispiel Bondage. Erklär es uns. Das ist ja die Kunst des Fesselns. Die Kunst des Fesselns. Die Kunst des Fesselns. Da lernt man, wie man klug fesselt. Wie man klug fesselt. Ja, das ist natürlich ein interessanter Workshop. Gibt's auch Workshops, wie man klug jemanden in den Arsch versohlt? Richtig. Gibt's auch. Ja. Ja. Und auch weil du ganz, ganz viel auch falsch machen kannst. Das glaube ich. Wenn du da Mitglied warst, gibt es da auch so Einführungsgruppen, wo man Anfänger ein bisschen anlernt? Richtig. Es gab Einsteiger, sogenannte Einsteigergruppen. Wenn sich also jemand interessiert hat, dann wurde der an bestimmte Gruppen verwiesen. Die gab es also in Essen, die gab es in Köln und die gab es in Düsseldorf. Und da hast du mitgewirkt? Ja. Ja. So, jetzt spielen wir das mal durch. Ich bin jetzt völlig radadoll durch diesen Film und durch das Buch, dieses Shades of Grey. Und will Einsteiger in Sachen SM werden. Geh jetzt zu eurem Stammtisch und sag, liebe Leute, ich bin ganz neu und unerfahren. Ich will in eine Einsteigergruppe. Was macht man dann in der Einsteigergruppe mit mir? Zunächst, das ist eine große Befürchtung jetzt auch durch diesen Shades of Grey. Glauben also sich viele berufen und auch in den letzten Jahren haben sich viele berufen gefühlt zum SM, aber das sind mehr Fetischleute, das sind keine wirklichen SMer. Was macht denn einen wirklichen SMer aus? Verantwortung macht einen wirklichen SMer aus. Diese Art SM ist eine besondere Form von Liebe, von Zuwendung und darf also sich nicht mit Gewalt verwechselt werden. Aber es findet doch Gewalt statt. Nein, es findet keine Gewalt statt. Wenn ich den Arsch meiner Freundin oder meines Freundes versohle mit einer Peitsche, ist das keine Gewalt? Nein, es kommt drauf an, wie du das machst. Du sagtest ja gerade eben, es gibt bestimmte Workshops. Ja. Okay. Die Neigung eben halt zum Masochismus. Da gibt es auch sehr schöne Bücher drüber, Literatur, also nicht wirklich Shades of Grey, sondern tatsächlich gibt es von der Sina Aline Geißler Mut zur Demut oder Lust an der Unterwerfung. Ja. Und wenn man das also offenen und sehenden Auges liest, also das ist eine fantasievolle Art. Eine Peitsche kann nicht nur wehtun, eine Peitsche kann auch streicheln. Okay, das mag sein. Ich höre daraus, wie du das so sagst, dass du von diesem Buch und dem Film nicht viel hältst. Stimmt das? Ist interessant. Es gibt also wesentlich bessere SM-Filme, zum Beispiel Secretary, der ist interessant, der ist also wirklich interessant. Das heißt, du warst in dem Film schon drin? Den Film, ja, den habe ich auch schon gesehen, ja, mehrmals. Mhm. Mehrmals sogar? Ja. 50, diesen hast du mehrfach schon gesehen? Ja. Ah ja, weil den gibt es ja gar nicht lange im Kino, deswegen wundert es mich gar nicht. Nein. Wie nein? Was jetzt? Nein, den gibt's ja nicht lange. Ja, und trotzdem hast du ihn schon... Ich habe das Amateur gelesen in den Büchern, ja. Aber das ist nicht wirklich SM. Aber nochmal auf meine gerade gestellte Frage zurückzukommen. Wenn ich dann zu so einem Einsteigerkursus ginge, was passiert mit mir? Was macht man da mit mir? Man macht sich zunächst, erstmal bekommst du eine Broschüre, wo überhaupt erstmal drinsteht, was du jetzt bist oder um dich selbst zu finden, weiß ich ja nicht. Und dann gibt es also, ich denke ja, manche wissen gar nicht, damit umzugehen, was da ist. Sagen wir mal so, wenn ich so ein bisschen heiß bin, möchte ich gar nicht so viel Broschüren lesen, sondern ich möchte mal auch zur Sache kommen. Kann ich denn dann irgendwas im Einsteigerkurs mit mir machen lassen oder selbst was machen? Zunächst wird erstmal mit dir geredet und du hast das Angebot, da gab es dann also Gespräche darüber, dass man mit mir, also zum Beispiel auch mit mir sprechen konnte. Ich habe mich hauptsächlich an die Frauen gewandt. Damals ist sehr, sehr viel passiert. Es gab also sehr, sehr viele Frauen, die zum Beispiel einfach irgendwie mit sich jemandem auf dem Parkplatz getroffen haben und dann irgendwelche Spielchen gemacht haben. Das geht ganz schön in die Hose. Deshalb hat man anschließend ich verstehe, das ist eine Art wirklich so ein Aufklärungsgespräch auch, was das ist wie man sich benehmen sollte und dass man erstmal sich erkennt, wie man selbst gestrickt ist und was man wirklich will. Ja, und heute ist eben durchs Internet auch sehr häufig, dass man hört die grausamen Dinge. Ich habe also schon auch gehört, auch nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, die da in irgendwelche Schwierigkeiten geraten sind durch ihre eben halt ihre Neigung oder... Und weil sie nicht richtig informiert waren. Weil sie nicht richtig informiert waren. Noch eine persönliche Frage an dich, Barbara. Du bist 65 Jahre. Praktizierst du heute auch SM noch? Ja. In welcher Form? Das nennt sich DS, also dominant und submissiv. Das heißt konkret? Das heißt, da geht es eher um ein Machtgefälle. Du bist dominant? Sagen wir mal so, jein, also beides. Ne? Ich bin an für sich vom Gefühl her eher, ich kann nicht sagen, ich bin masochistisch veranlagt. Das heißt aber nicht, dass ich, wenn zum Zahnarzt gehe, dann keine Zahnschmerzen oder Schmerzen empfinde. Aber du lässt dich gerne ein bisschen quälen. Ja. Ja. Hast du einen festen Partner, mit dem du das praktizierst? Ja. Ist das eine Liebesbeziehung? Ich hoffe doch. Wie lange bist du mit dem Mann schon zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Ja. Und dann geht's oft bei euch zur Sache. Habt ihr so einen speziellen Raum oder im Keller ein Studio? Ja, es geht. Also eigentlich geht's privat zu Hause. Also früher bin ich dann eben halt sehr viel auch in solche Partykeller gegangen. Ja. Man war dort auch geschützt unter seinesgleichen. Das heißt, die erst immer passen aufeinander auf. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel ein Tabu. Also Alkohol und Drogen haben da eigentlich nichts zu suchen. Und da kommt auch dann nicht jeder so rein. Das heißt, auch wenn da welche spielen, öffentlich zum Beispiel spielen, wird auch drauf aufgepasst. Ne? Es gibt sowas wie einen Sicherheitscode und Ich merke schon, also das ist ein großes Thema, auf das wir sicher in den nächsten Wochen da immer wieder mal eingehen sollten, weil es wirklich ein differenziertes Thema ist und nicht so ganz einfach eben zu erklären ist alles. Nein, das ist auch nicht einfach zu erklären. Barbara, ich danke dir, dass du angerufen hast und ein bisschen von dir erzählt hast. Ja. Und ich wünsche alles Gute und viel Vergnügen weiterhin. Ich dir auch, danke. Ich höre dich halt oft, nachts, ich arbeite teilweise nachts und dann höre ich auch oft deine Sendung. Das freut mich. Im Hintergrund. Vielen Dank, Barbara. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt ein Hinweis auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Vermisst. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, aus deren Umfeld jemand spurlos, also klassisch spurlos verschwunden ist. Und ihr könnt uns auch gerne Fotos von den Personen schicken, die wir dann gerne hier im WDR-Fernsehen auch zeigen. Also mit Angehörigen möchte ich sprechen, die jemanden vermissen. Und dann gerne mit Leuten, die freiwillig, also mit der anderen Seite, die freiwillig abgetaucht sind, die irgendwie keine Lust mehr hatten auf ihr altes Leben, ihre alte Rolle und irgendwo ein neues Leben angefangen haben. Und natürlich, das gehört zum Thema Vermisst genauso dazu, auch mit Menschen, die jemanden vermissen, weil er nicht mehr da ist, weil er nicht mehr lebt, weil er zu Tode gekommen ist. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprechen wollt, zum Thema Vermisst, mailt uns bitte schon unter domian@wdr.de oder ruft da nächste Woche vor der Sendung oder natürlich auch während der Sendung an. Heute ist freie Themennacht und hier ist Hans und Hans ist 65. Guten Morgen, Hans. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hans. Um was geht's? Ja, es geht um den Tod meiner Frau. Und ich hatte vorher schon mal, also ist sie ein Jahr tot. Vor einem Jahr ist sie gestorben. Ja, und wir beide hatten, also vorher kurz danach schon mal ein Gespräch, was mir sehr geholfen hat. Das hat danach auch noch einen Therapeuten angerufen. Aber mein Sohn ist ein halbes Jahr hier im Haus geblieben. Weil er gemerkt hat, was mit mir los war. Bitte? Weil also er hat gemerkt, was mit mir los war. Ich war fertig. Und jetzt habe ich, seit mein Sohn ausgezogen ist, wieder in sein Haus, habe ich zwei Suizidversuche gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe beim ersten Mal hatte ich oben auf der ersten Etage, hatte ich schon das Seil umhaut. Und da kam dann so, das war gut. Bitte? Also du hattest das Seil um den Hals und dann? Da kam, also ich hatte das alles vorbereitet, also ich hatte auch die Schlinge, ob da noch tief genug war. Ja. Und da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht mit Tabletten besser geht. Aha. Hast du die Schlinge wieder weggenommen? Ja, also mein Sohn kam direkt scheinend hoch und sagt, Papa, mach das nicht. Ach, der Sohn hat das gesehen, dass du die Schlinge schon und im Hals hattest. Ja. Ja. Ja, dann habe ich es nochmal mit Valium versucht. Mit Valium, ja. Ich hab 50 Valium hintereinander genommen. Also in einem Zeitraum von 3-4 Stunden hab die immer zerstampft in Cola eingetan und dann hat mein Sohn mich 2 Tage später gefunden. Der hat ja so nicht gefunden, also und kam wieder und hat dich gefunden, während du dann schon bewusstlos warst. Ja, ich. Und hat dich dann ins Krankenhaus gebracht? Nein, nein, er hat mich, also er wollte aufschließen und dann war ich vor der Türe. Mhm. Ich weiß nicht, also nackt. Mhm. Nackt. Und dann bin ich, hat mein Sohn ins Krankenhaus gefahren. Ja. Und dann haben die dich da erstmal aufgepäppelt wieder. Ja, ich war dann nachmittags war ich wieder so einigermaßen, dass ich fliehen konnte. Das heißt, dann bin ich raus. Ja. Das heißt, Hans, du willst nicht mehr leben? Ne. Was würde denn jetzt deine verstorbene Frau sagen, wenn die jetzt hier mit am Telefon wäre? Ach, die würde alles tun. Würde die sagen, ja, Hans, bring dich um? Ja. Ja, ja oder nein? Nein. Die hätte sich eher also lieber umgebracht als für mich. Also, deine Frau würde das natürlich, die würde natürlich sagen, Hans, guck nach vorne und bleib am Leben. Das würde sie sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war immer für mich da. Aber Hans, wenn du das selbst so denkst und davon überzeugt bist, dass deine Frau das nicht gut fände, wenn du dir das Leben nehmen würdest, warum hast du es immer wieder doch versucht? Ja. Ich wohne jetzt allein in dem Haus, in einem großen Haus. Mhm. Und wenn ich sehe, was meine Frau auch hier gemacht hat, auch im Yachten und Hast du dir mal überlegt, um so einen neuen Abschnitt zu beginnen, aus dem Haus rauszugehen und in eine kleinere Wohnung zu ziehen? Ja, das hat mein Sohn jetzt in den Weg geleitet. Das finde ich eine sehr gute Idee. Willst du das auch? Nee. Nee? Nee. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Hans, du hast dich ja jetzt hier bei mir gemeldet oder nochmal bei mir gemeldet. Ja. Daraus deute ich schon, dass das so eine Art Hilferuf ist und ein Strohhalm, an dem man sich so ein bisschen festhalten möchte. Wenn du ganz entschieden wärst, nicht mehr leben zu wollen, hättest du ja vielleicht gar nicht mehr angerufen. Ja, das, also wir haben vorher ja zusammen gesprochen, kurz nach dem Tode meiner Frau. Ja. Und, dann hat mich schon, das hat mir schon mal gut getan, dass ich das so loswerden kann. So, wenn das so einen Effekt hatte, dass es dir gut getan hat, zu sprechen über dein Unglück und deine Trauer, dann wäre doch das Allerbeste, wenn du dir in deinem Umfeld auch einen Menschen suchen würdest, zum Beispiel in der Person eines Psychotherapeuten, bei dem du jede Woche hingehen kannst, zu dem du jede Woche hingehen kannst und mit dem sprechen kannst. Das wäre doch schon mal ein Schritt nach vorne. Ja, ich bin schon seit 30 Jahren also depressiv und immer in Behandlung. Ja. Ich bin auch jetzt in Behandlung. Ich habe alle 14 Tage einen Termin in den rheinischen Kliniken. Ja, was machen die da mit dir? Ja, da, also der Therapeut, der spricht mit mir und da geht es mir wieder ein, zwei Tage gut. Und ich kriege auch Medikamente dafür, dass das nicht so sein soll. Aber du sagst, das Gespräch tut dir auch schon ganz gut, wenn du mit dem sprichst. Ja. So. Ja. Das heißt, da müssen mehr Gespräche stattfinden. Zweimal im Monat ist zu wenig für jemanden, dem es so schlecht geht wie dir. Ich bin fest davon überzeugt, Hans, wenn du einen festen Ansprechpartner hast, wo du dein Herz ausschütten kannst, wo du weinen kannst, wo du deine Trauer auf den Tisch legen kannst, dass du das schaffen wirst, aus diesem dunklen Tal rauszukommen. Und ich glaube wirklich, dass du nur noch so einen kleinen Schritt brauchst, um dahin zu gehen, dass du das schaffst. Wie ist das Verhältnis zu deinem Sohn? Ja, ich liebe meinen Sohn über alles, aber mein Sohn, der geht mit der Trauer anders um. Der macht das auch innerlich. Mhm. Und er hat auch viele Fehler gemacht im letzten Jahr. Ja, aber also mein Sohn bedeutet mir sehr viel. Das heißt, du würdest dem Sohn ein ganz großes Leid antun, wenn du nicht mehr wärst. Ja, auf jeden Fall. Der Sohn hat seine Mama verloren, das ist schon schlimm genug. Ja. Und wenn er dich jetzt auch noch verlieren würde, wäre das eine Katastrophe. Ja, das stimmt. So. Das ist auch das Einzige mit den Suizidgedanken. Dann habe ich mich in der Schweiz auf dem Internet habe ich mich informiert und dann haben die gesagt, also für solche Sachen lohnt sich keine Sterbehilfe machen. Genau, ja, das ist klar. So, Hans. Und dann habe ich gehört, dass man mit Paracetamol. Ja, jetzt vergessen wir mal diese ganzen Sachen, wie man sich das Leben nimmt. Ich möchte eigentlich mit dir darüber sprechen, wie das Leben wieder schöner wird und nicht wie man das Leben nimmt. Ich möchte jetzt ganz, ganz dringend, dass du mit meiner Psychologin redest, die dir Wegweiser an die Hand gibt, wie du permanent und kontinuierlich einen Gesprächspartner findest, damit du nach vorne gucken kannst. Und ich möchte wirklich appellieren und dich bitten, dieses nochmal auszuprobieren. Aufgeben kann man immer noch. Du hast einen Sohn, der dich liebt und du liebst deinen Sohn. Das ist schon so. Habt ihr auch Enkelkinder? Nein, noch nicht. Ist ja egal, aber da ist eine große Verbindung. Und allein für die Verbindung lohnt es sich schon, das zu machen. Ja. Hans, jetzt bitte. Das haben wir jetzt schon so gut getan. Ja. Ich glaube, dass ich jetzt nach 3 Tagen dieser Nacht vielleicht mal ein paar Stunden schlafen kann. Gut, aber jetzt legst du erstmal auf und die Claudia ruft dich nochmal an, okay? Ja, vielen Dank. Alles Gute und von Herzen wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft. Ja, gut, danke schön. Tschüss, Hans. Ja. Ciao. Ja, tschüss. Schönen Abend. Danke. So, und hier ist Laila. Laila ist 22. Guten Morgen, Laila. Morgen. Guten Morgen, Laila. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's darum, mein Ex-Freund und meine beste Freundin haben mich halt betrogen. Und ich habe die beiden halt erwischt. Ex-Freund, also er war da schon getrennt von dir? Nee, wir waren halt zusammen. Ach, ihr wart zusammen? Jetzt mittlerweile Ex-Freund. Und dann mit der besten Freundin? Genau. Das ist total schlimm, finde ich. Ja. Wie hast du es rausgekriegt? Also ich war auf der Arbeit und ich bin halt von der Arbeit nach Hause. Ja. Und ich habe mir halt, mein Ex-Freund geht ja auch arbeiten und ich habe halt gedacht, dass er auf der Arbeit ist. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe die beiden dann halt in unserem Schlafzimmer erwischt, wie die miteinander geschlafen haben. Also schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Nee. Wie hast du darauf reagiert? Klar, ich war unter Schock und ich bin erstmal rausgelaufen. Ich wollte einfach nur aus der Wohnung raus und dann ist der mir hinterhergelaufen, aber mit mir konnte man halt nichts mehr anfangen. Ich habe halt rumgeschrien und ich habe den halt auch rausgeschmissen. Und ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen gewesen? 3,5 Jahre. Und wie lange liegt das jetzt zurück, dieser Vorfall? Ein Monat. Hast du dich denn sofort danach von ihm getrennt? Ja, sofort. Ich habe ihn halt rausgeschmissen und ja. Wie hat er das denn zu erklären versucht? Ja, der hat mir halt versucht zu erklären, ja, es war nur einmal und es ist halt passiert und meine Freundin halt auch so, ja, es tut mir leid und wir wollten das halt nicht, es ist halt passiert, aber kann sowas halt passieren? Ja, genau, ne? Das frage ich mich auch. Die hatten keinen Alkohol getrunken. Nee, nein. Dann gibt es dafür keine Entschuldigung und keine Erklärung. Ja, und eine Bekannte von mir hatte mir das halt davor schon erzählt gehabt, dass halt die beiden schon was am Laufen haben. Mhm. Nur ich wollte das halt nicht glauben, ne? Weil ich habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein und wir sind doch glücklich und alles. Von dem Typ hast du dich getrennt und wie ist dein Verhältnis zu deiner ehemals besten Freundin? Nee, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu der. Also sie versucht mich halt zu kontaktieren per Handy und auch die kommt halt auch, klingelt bei mir zu Hause, schreibt mir halt auch SMS und über WhatsApp und alles. Mhm. Aber für mich ist halt die Sache gegessen. Aber das Schlimmste ist halt, ich war beim Frauenarzt und weil ich meine Tage nicht bekommen habe und ich bin schwanger. Das heißt, du hattest dann mit ihm nochmal Sex und damals gehabt? Ja. Und du bist jetzt von ihm schwanger. Weiß er das? Also ich habe ihm das nicht gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun soll, weil ich stehe momentan ganz alleine da. Ich habe für ihn halt, wie gesagt, meine Familie aufgegeben. Warum hast du deine Familie für ihn aufgegeben? Warum? Ja, weil meine Eltern halt gegen ihn waren. Warum waren die dagegen? Ja, weil der kommt aus Rumänien, der ist Rumänier. Und ihr? Also ich bin Mischling, ich bin halb Marokkanerin, halb Deutsch. Ja. Meine Mama ist Deutsch, mein Papa ist Marokkaner. Und der Rumäne war nicht gern gesehen? Nee, also weil er halt auch der war spielsüchtig und der hat halt krumme Sachen gemacht, sag ich mal. Aber wie gesagt, ich war halt jung, ich habe halt gesagt, nee, ich will ihn. Dann hat mein Vater gesagt, okay, dann musst du dich halt entscheiden, entweder ihn oder wir, ne? Dann hast du so einen großen Schritt gemacht, hast dich für ihn entschieden und dann verarscht er dich so. Genau, also ich habe für ihn wirklich alles aufgegeben. Ich habe, wie gesagt, meine Familie, meine Geschwister, also alles habe ich für ihn aufgegeben. Was sagt denn jetzt dein Herz, was die Schwangerschaft, anbelangt? Ich weiß jetzt nicht, deswegen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin halt, wie gesagt, alleine mit der ganzen Situation. Ich bin überfordert. Ich bin auch komplett fertig mit meinen Nerven. Ich spiele mit dem Gedanken halt, das Kind halt weg, also abzutreiben. Aber das sind halt so viele Gedanken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt hörst du im Hintergrund die Musik. Das heißt, diese Sendung ist jetzt hier gleich vorbei. Ja. Aber keine Sorge, wir servieren dich jetzt hier nicht ab. Ich bitte dich nur aufzulegen und dann melden wir uns gleich nochmal bei dir und besprechen alles im Hintergrund, okay? Bis gleich, tschüss. Okay, bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Macht ihn dann Hauser. Morgen, ich hoffe, dass wir pünktlich sind. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.